Willkommen zu Klatsch, dem Podcast der Facebook-Seite NBA aktuell und dem dazugehörigen Crunchtime-Blog. Mein Name ist Pascal und mit dabei ist auch wieder Timo. Moin, Timo. Moin. Ja, 32. Ausgabe von Klatsch. Wir etablieren uns, sagen wir mal so. Auf iTunes gibt's uns jetzt auch. Das heißt, da könnt ihr den Podcast jetzt auch abonnieren. Name ist da Klatsch Podcast. Da müsste man dann eigentlich, wenn man sich da mit iTunes gut auskennt, was ich jetzt in dem Fall nicht tue, müsste man eigentlich mit zurechtkommen, aber ja, abonnieren, downloaden, was auch immer. Dann lasst uns mal loslegen. Fragen-Podcast soll es heute werden und sind wieder ein paar gekommen. Direkt die erste Frage. Wie findet ihr denn den Kader der Magic? Also ich verstehe den Trade von Aflalo heute noch nicht. Es wurde ja in den letzten Wochen und Monaten öfter mal gesagt von Seiten der Magic, dass man schon auf die Playoffs schielt. Ja, und wenn man dann auch mit Jameer Nelson, den zweiten Leader und Anführer sozusagen, auch noch ziehen lässt, dann wird das schon schwer. Natürlich haben sie einen Kader, der mit Talent gespickt ist, aber ob das dann zum Erfolg führt, denke ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Hm. Und was sagst du? Ja, ich bin da irgendwie ganz bei dir. Also ich finde das so ein bisschen, ist ein bisschen kontraproduktiv, würde ich sagen, wenn man einerseits natürlich sagt, man möchte jetzt auch vielleicht davon profitieren, dass es jetzt kein Überteam mehr da in der Southeast Division gibt und man irgendwie zu diesem guten Mittelfeld da im Osten dazugehören will, dass man dann im Grunde Jameer Nelson, der für meiner Meinung nach einer der besten fünf Shooting Guards auf jeden Fall der Liga ist, dass man den halt abgibt. Vor allen Dingen, weil der Gegenwert jetzt auch nicht allzu hoch gewesen ist. Aber gut. Nelson oder Aflalo? Entschuldigung, Aflalo. Nelson ist eine andere Geschichte wieder. Aber die Versprecher, die haben wir ja öfter drin. Aflalo, Top 5 Shooting Guard. Ich weiß nicht, also ich finde es auch echt, das hat mich gewundert. Was sie dann im Draft gemacht haben, fand ich ganz gut. Da habe ich mich auch schon das eine oder andere Mal zu geäußert. Aber jetzt muss man natürlich sagen, dass Herr Aflalo eigentlich ein relativ sicherer Dreierschütze gewesen ist. Nelson weiß auch, wie man dann irgendwie von der Dreilinie trifft. Und das ist jetzt so ein bisschen das Problem einfach, dass mir da zu wenig Leute drin sind, die auch wirklich werfen können. So. Und vor allen Dingen auch, wie die Starting Five dann aussieht. Was man da jetzt macht mit Gordon, mit Harris, Vucevic, wen von denen will man jetzt behalten, mit wem plant man langfristig? Gut, Channing Frye ist jetzt ein Stretch-Vierer, in Anführungsstrichen. Den habe ich jetzt vielleicht ein bisschen unterschlagen, aber ich muss es erstmal sehen, so wie das zusammenpasst. Im Moment wirkt das für mich noch so ein bisschen ziellos, so einfach zusammengestellt und gut, der Vertrag von Channing Frye war jetzt auch kein Schnäppchen. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, mit den Playoffs wird's definitiv nichts und was die Leute da in Orlando für Pläne haben, weiß ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht. Aber Talent ist auf jeden Fall vorhanden. Das steht mal außer Frage. So, absolut. Wenn man sich die Position einfach mal jetzt so in einem Vakuum oder außerhalb des Kontextes jetzt halt einmal anguckt, dann hat man da ein Oladipo, eine große Hoffnung, ein Alfred Payton, der vielleicht, man weiß es ja nicht, eine gute Karriere hinlegen wird. Harris hat gezeigt, dass er spielen kann. Frey sowieso, Vucevic, Gordon, ja. Also Talent ist auf jeden Fall vorhanden. Da muss man jetzt nur mal gucken, was langfristig daraus entsteht. Absolut. Dann machen wir weiter und bleiben im Osten. Wieso hat Philly ihre Picks besser eingesetzt und tankt nächstes Jahr nochmal, obwohl der nächste Draft nicht annähernd so stark ist wie der aktuelle? Bei der Frage hatte ich so ein bisschen Verständnisprobleme. Vielleicht fehlt auch nicht, also vielleicht wieso hat Philly ihre Picks nicht besser eingesetzt? Kann sein, ich weiß es nicht, beschränke mich jetzt einfach nochmal so auf den zweiten Teil der Frage, glaube ich. Warum will man in Philadelphia tanken, ist eigentlich simpel. Man hat noch nicht wirklich genug Talent oder Assets, die man auch zum Paket schnüren kann für einen eventuellen Trade. Hat man einfach noch nicht. So, man hat einen Michael Carter Williams, der erschreckenderweise gerade, das möchte ich hier mal anmerken, im Moment sogar vor Jeff Teague gewählt wird bei uns in diesem Point Guard Rating auf unserem Blog. Hat man einen jungen Point Guard, man hat natürlich einen Noel. Muss man gucken, inwiefern er dann auch fit bleibt. Jetzt hat man Embiid und Saric, der noch in Europa ist. Ja, ich, also für mich ist das halt noch keine Truppe, mit der man irgendwie auch nur auf Platz 8 schielen sollte. Also noch nicht zumindest. Potenzial ist genug da. Aber ja, Philly will einfach über die Draft besser werden und das versuchen die jetzt mit allen möglichen, ja, mit allen Möglichkeiten, sag ich jetzt mal. Also jede Gelegenheit, die sich denen bietet. Ja, also hat man ja in Houston, glaube ich, gesehen. Also ich habe da schon mal drüber geschrieben, Sam Hinkie, der GM, der ist so ein bisschen, kommt aus diesem Umfeld von Daryl Morey, von den Rockets. Houston hat's ja im Grunde ähnlich gemacht vorm James Harden Trade. Die haben Picks gesammelt und junge Talente gesammelt ohne Ende. Und haben dann zugeschlagen, ne? Also entweder wären die wirklich über die Draft, hätten sie sich versucht zu verstärken, oder die hätten irgendwann gesagt, ey, pass mal auf, da ist ein Superstar auf dem Markt. Wir haben hier, weiß ich nicht, 8 zukünftige Erstrunden-Picks, von denen können wir bestimmt 4 irgendwie ja entbehren und bieten dann mal für den Superstar an, in Verbindung mit irgendeinem Spieler wie ein Michael Carter Williams oder so. Ich glaube, das ist so der übergeordnete Plan der Sixers. Und solange sich so eine Möglichkeit nicht ergibt, dann versuchen sie einfach über die Draft ihr Glück halt. Also ich finde es nicht sympathisch, aber ja. Was meinst du denn dazu, zu den Sixers? Ja, du sagst das schon richtig. Also wirklich sympathisch macht sie das nicht. Und da sind wir bei dir ja nicht die Einzigen, die das so denken. Ich meine, der Gegenwind ist ja stark gewesen in den letzten Monaten. Und ich vom Team her finde ich, das ist so eine ähnliche Situation wie bei dem Magic. Man hat keinen wirklichen Leader, aber viel Talent. Und ich glaube wirklich, dass beide sich wohl eher wieder mit unter den letzten 4 statt den ersten 8 aufhalten werden. Ja, definitiv. Also, ich weiß jetzt auch nicht. Also, ja, gehen wir mal vielleicht auf den ersten Teil der Frage ein. Wieso hat Philly ihre Picks besser eingesetzt? Ich vermute wirklich, dass da nicht fehlt, weil sonst macht das eigentlich wenig Sinn. Ich sag mal, was hätte denn Philly machen sollen, um halt nicht so offensichtlich zu tanken? Dann wäre verfügbar gewesen, ich weiß es gar nicht, wen hätten sie denn an 3 noch ziehen können? So ein Dante Exum? Nee. Also ich weiß es nicht. Also ob man jetzt sich auch wirklich dann in der Draft schon hätte verbessern können, finde ich jetzt schwierig zu beantworten, ehrlich gesagt, die Frage. Würdest du sagen, man sich hätte hochtraden können und ja. dann kriegen könnte oder sonst? Ja, Wiggins wollten sie ja irgendwie schon ganz gerne haben. Die haben ja auch wohl versucht, irgendwie auf die 1 zu kommen. Und das haben sie halt nicht geschafft. Was ist die Frage? Also klar, mit Embiid geht man ein Stück weit ein Risiko ein, weil ich sag mal, ein dritter Pick in so einem Draft ist natürlich wertvoll. Wenn Embiid irgendwie die Erwartungen nie erfüllen kann oder so ein neuer Greg Oden wird, dann ja, bitter. Aber wenn ich mir sehe, so wer danach gedraftet worden ist, Exum hätte jetzt wahrscheinlich nicht auf Anhieb besser gemacht, ist auch ein Langzeitprojekt. Aaron Gordon genauso. Marcus Smart, okay, kann man sagen, eventuell hätte der einen kleinen Impact gehabt. Aber da hat man ja halt Michael Carter Williams. Ja, Julius Randle, der wäre halt noch so ein Kandidat gewesen, den ich mir gut hätte vorstellen können. Aber ansonsten, ja, ich glaube, die mussten sich halt entscheiden, ne? Entweder Wiggins oder halt ein Langzeitprojekt wieder. Was anderes, eine andere Wahl hatten sie ja auch eigentlich gar nicht am Rang 3. Ja, und das würde dann auch das widerspiegeln, was wir denken, dass man über längere Zeit versucht, die Picks zu horten. Ja. Aber eigentlich sind wir uns ja, es wäre so oder so ein Big Man geworden wahrscheinlich, durch die Nichtverpflichtung von Wiggins, weil ja sich viel darüber echauffiert wird, dass man jetzt irgendwie gefühlt 12 talentierte Big Men im Kader hat. Ja. Ich sag mal, in Memphis, die beiden Riesen da, also Zach Randolph und Marc Gasol, die spielen ja auch recht erfolgreichen Basketball und Dirk ist auch einer, der 7 Fuß groß ist. So, der steht auch auf der Power-Forward-Position neben einem nochmal wahrscheinlich 7 Fuß großen Center. Also es gibt ja jetzt nicht nur Small-Ball-Teams und also wie jetzt, weiß ich nicht. San Antonio, wenn die Small gehen, ne? Die Heat natürlich Paradebeispiel der letzten 4 Jahre. Die Nets ohne Brook Lopez, aber also es ist ja auch ja ein Trend, eine taktische Marschrichtung, aber ist ja auch jetzt auch nicht so, dass jedes Team so spielen muss. Von daher, also alles in Ordnung. Mich stört an Philadelphia gar nicht mal so, wie sie gedraftet haben, sondern eher so, wie sie jetzt auch wieder agieren, ne? Also wieder sagen, okay, ihr könnt Thaddeus Young haben, Hauptsache ihr gebt uns irgendwie in irgendeinen Pick. So, erste Runde, mehr brauchen wir gar nicht. Ja. Ne, also, okay, ich glaube jetzt nicht, dass hier Bamute oder Alexi Schwett irgendwie den Unterschied für die machen können oder dass das wirklich Wunschspieler gewesen sind. Aber dazu gibt es morgen auf jeden Fall dann was auf unserem Blog zu lesen. Da will ich jetzt nicht allzu viel spoilern. Dann, ja, weiter, 2 Stunden entfernt von Philly spielen ja die Knicks und da kommt die Frage, können die Knicks in den nächsten 5 Jahren die NBA gewinnen? Was denkt ihr, auf welchen Positionen müssten sie sich verstärken, damit sie um die Meisterschaft spielen? Und welche Spieler würdet ihr beide gerne bei den Knicks sehen? Ja, dann mal zur ersten Frage. Können die Knicks in den nächsten 5 Jahren die NBA gewinnen? Ich glaube, ich habe mich vor ein paar Wochen mal dazu geäußert, dass ich glaube, dass Melo mit den Knicks seinen Ring bekommt. Und das dann auch in den nächsten 5 Jahren passieren muss, weil Melo sonst schon über 35 ist, falls es in diesem Zeitraum nicht passt. Also ja, auf welche Position müssten sie sich verstärken? Ich glaube, bei den Knicks, das ist so ein Großbauprojekt. Wirklich gesetzt ist nur Melo. Tim Hardaway scheint auch einen guten Stand zu haben. Ich meine, man versucht ja Shumpert irgendwie loszuwerden. Dann denke ich mal, wird der Platz als Starting Shooting Guard für ihn frei. Aber auf jeden Fall braucht man einen fähigen Point Guard. Also einen jüngeren fähigen Point Guard, meine ich jetzt natürlich. Und einen Big Man und eine verbesserte Bank. Aber ich glaube, die Bank ist jetzt nicht mal die Starting Five ist das große Problem, sondern die Bank. Weil da kommt nicht wirklich viel. Wenn Shumpert wirklich noch getradet werden sollte, dann startet Hardaway und fällt schon mal von der Bank aus weg. Als Scoring-Aktion. J.R. Smith, gut. Wenn er heiß läuft, läuft er heiß, aber ist halt auch nicht wirklich die verlässlichste Option. Ja, also der Herr Jackson hat da einiges zu tun und ich glaube, das wird auch noch 2-3 Jahre dauern, aber ich denke mal, in 4 Jahren rechne ich mit den Knicks als Contender. Und welche Spieler ich gerne bei den Knicks sehen würde, da habe ich jetzt eigentlich explizit keinen. Also ich würde mir einfach nur wünschen, dass Spieler verpflichtet werden, die den Knicks helfen und die sich mit der Franchise und dem Madison Square Garden identifizieren. Ich finde, das ist für mich immer das Wichtigste. Tja, also ich bin auf jeden Fall bei dir und ganz ehrlich, ich glaube, wenn so ein Markt wie New York, wenn der also nicht so den Humbug veranstaltet hätte, den er teilweise in der Vergangenheit gemacht hätte und die Durststrecke ohne Championship, die geht ja, ich weiß nicht, 74 oder so das letzte Mal, also ist elendig lange her. Ich habe sogar sowas wie ein, was heißt ein Masterplan, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Knicks schon in der kommenden Saison, wenn alles so hinhaut, wie ich das in meinem Kopf so habe, schon ein echt gutes Team sein könnten, das auch im Osten für Furore sorgen kann. Ich sag mal so. Jetzt bleibt die Frage, was hast du im Kopf? Ja, ja. Ich sag mal so, man hat ja jetzt den Superstar, der ja eigentlich unerlässlich ist, bis auf wenige Ausnahmen, um halt einen Titel zu gewinnen. Den hat man ja mit Melo. Und gut, den hat man jetzt mit einem dicken Vertrag ausgestattet, ist ja kein Problem. So, jetzt gilt es halt, drumherum zu bauen. Und ich habe da 2 Spieler im Kopf, die den Knicks, glaube ich, helfen könnten und die auch schon in Trade-Gerüchten mal aufgetaucht sind. Da sind zum einen Point Guard, hast angesprochen. Calderon finde ich nicht so schlimm wie die meisten, aber ist halt jetzt... Ich auch nicht. Also für mich ist das ein klares Upgrade zu Feld. Ja, also ist für mich einer der offensiv wirklich besten Point Guards. Er hat eine klasse Spielübersicht, trifft einen Dreier, also ist offensiv eigentlich über jeden Zweifel erhaben. Absolut. Defensiven Problem. Und ich glaube, dass man ihn auch gut von der Bank bringen könnte, wenn ich ehrlich sein soll. Er hat jetzt auch nicht so den Mega-Vertrag, also warum nicht? Und jünger wird er auch nicht. Ja, eben. Und das ist jetzt das Ding. Ich glaube, dass jetzt wirklich zählt und dass man jetzt wirklich aggressiv rangehen soll. Nicht wirklich große Namen verpflichten, aber wirklich Namen, die einem weiterhelfen können. Veteranen, die sofort helfen können. Die Mello in diesem begrenzten Zeitfenster, wo er wirklich noch der Mello ist, der an die 30 Punkte auflegt, helfen kann. Und das sind, um jetzt endlich konkret zu werden, das sind zum einen Rajon Rondo als Point Guard, den ich glaube ich, da kommen wir auch gleich nochmal drauf, ich kann mir nur vorstellen, dass er irgendwann mal bei den Knicks landen wird. Ich weiß nicht warum, ich habe einfach dieses Bild vor Augen, dass einfach Rondo irgendwann ja für die Knicks spielen wird, warum auch immer ich das in meinem Kopf habe. Und halt heute haben wir gehört, Phil Jackson, smart wie er ist, hat das Talent von Marc Gasol erkannt, wo man jetzt auch nicht unbedingt ein großer Prophet sein muss. Und beide Verträge laufen aus. So, und dann denke ich mir, mit dem, was die Knicks dann in der kommenden Saison haben werden, mit dem Salary Cap, der eventuell steigen wird, all in gehen. Wirklich sagen, Rondo, Gasol, vielleicht jetzt schon Rondo vielleicht sogar traden für so einen Shumpert oder Picks und wirklich sagen, ey, die beiden wollen wir und dann haben wir hier ein richtig gutes Team. Dann haben wir auf der 1, auf der 5 Top-Verteidiger, wir haben Mello, Hardaway, der kann ballern, Gasol ist offensiv potent, wir haben auf der Bank dann Calderon und Smith. Also wenn das finanziell wirklich alles so funktioniert, dann fände ich das richtig krass und dann glaube ich, dass die Knicks wirklich mit Cleveland dann wahrscheinlich und den Bulls ganz oben stehen werden müssen. Aber ja. Wunschdenken, vielleicht auch so ein bisschen ja, Fanbrille habe ich ja nicht bei den Knicks, aber so ein bisschen die New York-Sympathie und die Mellos-Fanbrille. Ja, die Mello-Fanbrille habe ich absolut, das, da hast du recht. Ja, also das wäre so mein Wunsch. Und wenn das klappt, dann glaube ich, dass die Knicks auch durchaus die Championship gewinnen können. Ja. Weil ja. Du hast drei Veteranen, die so gut sind auf ihrer Position. Also, finde ich krass. Nur, dann hast du halt ein Zeitfenster von, ich sag mal, 3 Jahren. So, dann sind Mello ist 33, dann ist Rondo irgendwie Anfang 30 und Gasol ist irgendwie 32, 33, so genau weiß ich es jetzt nicht. Aber ich glaube, dann müsste man schon irgendwie zusehen, dass man da was gewinnt. Ja, dann sind wir uns ja einig. Gut. Mal witzigerweise habe ich die Position genannt und dazu die gehörigen Spieler. Ja. Sehr gutes Teamwork. Ja gut, aber also bei dem Big Man muss natürlich was gehen. Ich meine, Sam Dellenberg kann man jetzt vielleicht mal eine Saison mitmachen, aber Er ist sympathisch, aber er ist halt kein Grundstein. Ja. Auf den du irgendwie langfristig bauen kannst, willst, solltest. Vor allem, ich sag das jetzt auch mal so ein bisschen salopp, wenn ihm auch irgendwie ein Furz quer sitzt, ich weiß nicht, ob man die Redewendung überall in Deutschland so verwendet, aber wir machen es halt. Also wenn er irgendwie mal an irgendwas zu meckern hat oder unzufrieden ist, dann ist er da auch ein Spieler, der das sehr deutlich kommuniziert, dass er mit irgendwas nicht einverstanden ist. Und er ist immer so ein bisschen die Gefahr, dass er da so ein bisschen auch für Trouble sorgt. Und allein deswegen würde ich sagen, sollte man vielleicht nicht allzu viele Hoffnungen auf ihn setzen. Weil das Talent hat er ja. Und ich glaube, eher so seine mentale Sache ist so ein bisschen das Problem, dass er Zeit seiner Karriere gehabt hat. Aber gut. Was machen wir eigentlich mit Shane Larkin? Ich weiß es nicht. Ich will jetzt echt mal so noch so ein bisschen von ihm sehen. Und ich hoffe, dass er da bei den Knicks auch Spielzeit dann bekommen wird. Ich habe den auch noch nicht ganz abgeschrieben. Nee. Diese Saison ja hinter Calderon, denke ich auf jeden Fall. Ja. Ich hoffe. Ja, ich auch. Aber wenn wir dann jetzt mal, wenn deine Idee wahr werden sollte, dann hast du Rondo, dann hast du Calderon, und dann hast du keine Spielzeit mehr für einen Shane Larkin. Ja. Ja, deswegen, Shane Larkins Marktwert aufbessern, weil der ist jetzt wirklich ganz weit unten. Hat keine gute Rookie-Saison gespielt, alles andere als das. Larkins Marktwert aufverbessern, Shumpert spielen lassen und dann zu den Celtics hingehen und sagen, ey, wir haben jetzt 2 junge Spieler, 2 Guards. Haben jetzt wahrscheinlich die Celtics auch nicht so die Überbaustellen auf den beiden Positionen. Aber wer weiß, was da noch, ein drittes Team vielleicht oder hast du nicht. Also es kann viel passieren, ja immer und ja. Bei den Celtics wäre er ja auch nur wieder Backup. Ja, klar. Das smart gesetzt, wenn Rondo geht. Ob er irgendwann Starter werden wird, das weiß ich. Das, weiß ich nicht. Ich weiß, du hast ihn so richtig gern. Ja, komm, lass uns nicht darüber anfangen. Ah, komm. Wie denkt ihr über Nerlens Noel, Joel Embiid, Jabari Parker und Andrew Wiggins? Seht ihr einen davon als zukünftigen MVP oder Defensive Player of the Year? Was denkt ihr, wird deren Karriere? Wie denkt ihr, wird ihre Karriere, wird deren Karriere in der NBA aussehen? Mein Gott, ja. Entschuldigung. Kein Problem. Ich glaube, jetzt haben wir so viel gelabert, ich mache das jetzt einfach mal kurz. Also wenn dann einer Defensive Player of the Year, dann sind das Noel und Embiid. Tendenz habe ich jetzt nicht wirklich eine, aber ich glaube, Noel hat ganz gute Karten, weil er einfach auch ein spektakulärer Shotblocker ist. Die anderen beiden werden wahrscheinlich Parker auf keinen Fall Defensive Player of the Year. Wiggins wird es halt schwer haben, die gegen die ganzen Bigs und zukünftige MVPs. Ja. Da würde ich eher sagen, Embiid oder Wiggins, weil ich glaube, beim MVP-Voting schaut man dann schon so ein bisschen, ob man es auch an beiden Enden des Feldes kann. Und Parker ist mir defensiv ein bisschen zu schwach und Noel offensiv ein bisschen zu schwach. Von daher, also ich glaube, wenn einer von den, oder zwei von den beiden, von den vier, so, das Potenzial auf MVP hat, dann Embiid, Wiggins. Was meinst du? Ich meine, also wenn wir so einig sind, kannst du den auch bald wieder alleine machen. ich kann dir damit zustimmen. Also, genau meine Gedanken gewesen. Und NBA-Karriere, glaube ich, sind wir uns auch einig, dass eigentlich, also Stand heute wahrscheinlich alle eine recht gute haben werden, ne? Also. Also, ja, Allstars sehe ich schon da. Ja. Auch in allen vier potenzielle, also ich. Ja. Also, ja. Ist ja auch immer so eine Sache, das ist ja Popularitätsvotum und wenn Noel da mit seiner coolen Frisur und seinen Shotblocks ankommt, dann glaube ich auch, dass so ein defensiv orientierter Spieler wie er durchaus ein All-Star-Team schaffen kann. Wenn die Sixers irgendwann mal Erfolg haben, auf jeden Fall. Ja. Joel Embiid, Twitter-König. Ja, sowieso. Den nimmst du sowieso mit. Wiggins, wenn der lacht, den musst du einfach mögen. Der ist eine gute Lache, ja. Ohne Scheiß. Wenn der in die Kamera grinst, ich muss immer so lachen, weil ich das einfach so sympathisch finde. Ja, und Parker, der wird auf jeden Fall auch mit Leistung überzeugen. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Parker gerade in Milwaukee, ich sag mal, ich wäre überrascht, wenn er irgendwann in den nächsten 4 Jahren keine Saison hat, in denen er über 20 Punkte pro Spiel kommt. Also Parker ist für mich auch allein wegen den Stats, der wird aufgeblähte Stats haben, da bin ich mir ziemlich sicher und deswegen fährt man ja alleine schon mal dann in die Stadt, wo auch immer das All-Star-Game gerade stattfindet. Aber der Junge ist auch einfach NBA-ready bis zum gehen. Ja, für mich auch. Wird der Osten in nächster Zeit wieder auf Augenhöhe mit dem Westen sein? Was meinst du? Ja, man hat ja also dieses Jahr schon ein bisschen aufgeholt. Hm. Klar, der Westen ist nicht schlechter geworden. Im Gegenteil. Ob es irgendwann mal wirklich so dieselbe Situation wie im Osten, wie im Westen, im Osten dastehen. Kann ich mir jetzt schwer vorstellen. Möglich ist es, vor allen Dingen, wenn man die Entwicklung jetzt im letzten oder in den vergangenen Monaten sieht. Aber wer sagt einem, dass es im nächsten Jahr wieder so sein wird? Also Stand jetzt hat man auf jeden Fall einen starken Osten, aber mit dem Westen, glaube ich, kann man da noch nicht wirklich mithalten. Ja, vor allem halt in der Breite. Das ist halt das Problem, glaube ich. Also ja, absolut. Wenn man dann wieder irgendein Westteam hat, das knapp die Playoffs verpasst und auf einen Ost-Roadtrip geht und da einfach alles rasiert, dann ist das, also wie die Warriors, glaube ich, waren es ja letztes Jahr, also die einfach alles abgerissen haben, bis sie dann bei meinen Nets gespielt haben. Ja, also ich glaube einfach, in der Breite wird der Osten ist noch ein ganzes Stück, bis es mit dem Westen dann wirklich gleichgezogen ist. In der Spitze sehe ich überhaupt kein Problem, weil der Osten hat Chicago, der Osten hat dann auch Cleveland, wahrscheinlich erst im nächsten Jahr so richtig, aber ja, also läuft, würde ich sagen. Also ich glaube, der Osten, der ist gerade auch in der Mittelklasse jetzt nochmal ein gutes Stück nach vorne gegangen und Vor allen Dingen auch mit den Wizards. Ich meine, wenn KD 2016 wirklich zurück nach Hause kommt, ich glaube, das wird auch nochmal einen Schub geben. Ja. Dann hast du die beiden besten Spieler der Welt in der im Osten. Ja. Absolut. Also, man könnte sagen, der Osten steht vor vor einer rosigen Zukunft. Ja, es sah schon mal schlimmer aus, sagen wir es mal so. Ja, absolut. Gut. Dann? Ach. Gehen wir in den Westen. Ja. Also je nachdem. Also wohin wird Bledsoe getradet? Ich glaube gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, ey, also, wie gesagt, keiner hat denen bisher ein vernünftiges Vertragsangebot gemacht, so, warum auch immer. Ich glaube nicht, dass die Suns irgendwie mit einem Max-Deal oder so gleichziehen würden. Ja, und ob es jetzt Sinn macht, für einen Bledsoe zu traden, wenn er nächstes Jahr eh Unrestricted Free Agent ist, weiß ich halt nicht. Also da müsste jetzt wirklich irgendein Contender ankommen, wie zum Beispiel deine Heat. Wo du würdest Bledsoe ja gerne bei den Heat sehen. Ja, absolut. Und dann sagen, ey, wir können euch folgendes Angebot machen, wärt ihr damit einverstanden? Bledsoe müsste dann sein Okay geben, ja, ich unterschreibe bei euch. Oder vielleicht vorzeitig schon verlängern, weiß ich nicht. Ansonsten macht das keinen Sinn. Also, was bringt das jetzt zum Beispiel, wenn du Milwaukee bist, das ist ja immer so mein Lieblingsbeispiel, zu sagen, wir geben vielleicht sogar irgendeinen von unseren jungen Spielern ab, irgendwie so einen Brandon Knight oder John Hansen, was auch immer, oder wen auch immer, macht doch keinen Sinn. Also wenn Bledsoe dann die fette Kohle aus L.A. angeboten bekommt, und selbst wenn Milwaukee genauso bietet, ist der Rückzug in Los Angeles. Das wäre für mich, ja. Also, ich glaube nicht, dass er überhaupt getradet wird. Was meinst du? Ich kann es mir auch schwer vorstellen. Ich meine, du hast die Gründe genannt. Klar, ich würde ihn gerne bei den Heat sehen, aber ich glaube, bei uns ist die Kaderplanung auch so langsam, ja, zu Ende. Ja, ich glaube, Eric hat sich auch so ein bisschen verzockt in der Offseason. Ja, sein Agent. Ja. Größtenteils wahrscheinlich wieder. Aber ja, aber er muss es jetzt ausbaden, ne? Das ist das. Und ich glaube, also ich gönne keinem Menschen was Böses, schon gar nicht, wenn ich jetzt im konkreten Fall ein Basketballspieler, wenn ich sein Spiel mag. Aber ich, da kann jetzt im nächsten Jahr einiges passieren, ganz ehrlich. Bei Mini LeBron. Ja, also wie gesagt, das ist ein riskantes Spiel, das er und sein Agent da treiben. Und ich weiß nicht, ob es die smarteste Entscheidung war, so ein Angebot aufzuschlagen, aber er muss jetzt wirklich Top-Leistung bringen, er muss vor allen Dingen gesund bleiben. Das heißt, egal, wenn er jetzt umknickt und sich ein Bänderriss holt und wieder 20, 25 Spiele oder so verpasst, dann sag ich mal, ist nicht wirklich, wird sich nicht wirklich positiv dann auf die Vertragsverhandlungen im nächsten Sommer dann auswirken. Ob man dann mehr kriegt als die, ich weiß es nicht, 48 Millionen in 4 Jahren von Phoenix, kann ich mir dann auch schwer vorstellen. Da muss sich wirklich ein Team dann in ihn verliebt haben. Also es ist riskant. Ich finde es hart, was da abgeht. Das ganz ehrlich sagen. Der Junge hat ja echt so viel Potenzial. Ja, und wie du selbst schon sagst, ich meine 48 Millionen in 4 Jahren, dann ist der Junge 26, 27. Also ich weiß nicht, wo das Problem ist. Ich hätte das Angebot auf jeden Fall angenommen, vor allen Dingen, weil bei den Suns auch ein bisschen was entsteht. Ist nicht so, als wenn er wirklich am Ende der Liga spielen würde, so. Stimmt. Also ich verstehe das auch nicht so ganz. Ja, aber ich glaube, und da hoffe ich, kann ich jetzt mal bisschen die Infos von einem von Kollegen hier aus Deutschland übernehmen. Und zwar die GoToGuys, die haben ein Video rausgebracht, ist auf dem YouTube-Channel auch von denen. Könnt ihr euch auch mal angucken, dann wird das vielleicht auch nochmal im Detail erklärt. Der Agent von LeBron ist wohl auch der Agent von Bledsoe, zumindest habe ich das so verstanden. Und in der Tat ist es ja so, das war auch ein Argument, dass es ja nicht wirklich schwierig ist, LeBron James zu vertreten, sage ich jetzt mal, weil der kriegt die Kohle und die Vertragslaufzeit, die er will. Der braucht eigentlich keinen Agenten, aber ja, und dann ist halt die Frage, als unerfahrener Agent vertrittst du jetzt Eric Bledsoe und gibst ihm jetzt die Entscheidung, oder beziehungsweise den Tipp. Kann man nur hoffen, für sowohl für Rich Paul als auch für Eric Bledsoe, als auch für, weiß ich nicht, Phoenix oder wen auch immer, dass das auch wirklich alles so passt. gucken wir mal. Ja, Video das auf jeden Fall auch. Spannend. Ja. Dann, wie entwickeln sich die Timberwolves, wenn Bennett und Wiggins der Franchise aus Minnesota frischen Wind verleihen? Und die Frage kommt von André Nückel. Ist jetzt mal keine anonyme Frage. Oh, auch mal schön. Ja, Timberwolves-Frage. Auch fast wöchentlich kommen die. Die Timberwolves sind für mich irgendwie die Magic und Sixers des Westens. Viel Talent, wenig Führungsspieler. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Auf jeden Fall, ja, wenn die, vor allen Dingen, Wiggins und Bennett sich so entwickeln, wie sie sich entwickeln könnten, wäre es auf jeden Fall, ja, ein Upgrade. Aber ob man jetzt in den nächsten 2-3 Jahren, den, ja, fast sicheren Abgang von Kevin Love, wirklich auffangen kann, ich glaube nicht. Ich glaube, das wird auch in den nächsten Jahren erstmal nichts mit den Playoffs. Ja, bin ich bei dir. Auch, ja, der Kader, wie gesagt, dazu äußere ich mich ja dann auch in der Trade-Analyse, die ich da gleich noch schreibe. Kader ist halt, ja, geht so. Ziemlich teuer für so ein mittelklassiges Team, das habe ich auch schon mal gesagt. Jetzt der Draft rückblickend betrachtet, jetzt gerade so ein Zach LaVine. Ob der großartig Spielzeit bekommen wird, Kevin Martin hat man jetzt nicht losgeworden. Jetzt hat man Andrew Wiggins, hat man auch da, der dann wahrscheinlich auch ein paar Minuten auf der 2 wegfrisst. Ja, und LaVine ist halt das Problem, dass er nicht wirklich ein smarter Spieler ist. Und ob er dann Point Guard sein kann, schwierig. Schwierig, auf jeden Fall. Ballhändler ist er, glaube ich, auch nicht wirklich der Beste. Also von daher. Ja, eben. Also es ist. Würde mich auch nicht wundern, wenn wir ihn in der D-League sehen. Aber ja gut, also das, um ihn ging es ja jetzt auch gar nicht. Also jetzt hier so Bennett und Wiggins, langfristig betrachtet können sie der Franchise absolut Wind verleihen. Und Bennett muss man dann jetzt sehen. Ich denke mal, jetzt er wird jetzt von der Bank kommen. Vielleicht in so einer Sixth-Man-Rolle, weiß ich nicht. Könnte ich mir gut vorstellen. Und ja. Dann guckt man mal, wenn der Vertrag von Young, den man ja jetzt wahrscheinlich geholt hat, noch ist ja nichts offiziell, dann guckt man mal, ob man viel Geld für einen Young bezahlen möchte, so irgendwie um die 10 Millionen da für ihn auf den Tisch legt oder halt mit Bennett plant. Ich find's auf jeden Fall gut, dass Bennett geblieben ist. Ich freue mich auf Wiggins und nur mit den Playoffs, also da fehlt noch so viel. Da fehlt auch ein Leistungsschub von Rubio. Da fehlt auf dem Flügel, ja gut, jetzt nicht mehr dadurch, dass man Wiggins hat und Bennett. Aber nee, also das, da fehlt noch definitiv etwas. Aber gucken wir mal. Ja. Ja. Die Frage kommt bestimmt von einem weiblichen Zuhörer. auf jeden Fall. Welcher NBA-Spieler hat den besten Buddy? Ey. Aber jetzt alles hier in Roy Hibbert No Homo Voice, ja? Also. Alter Schwede, ja, als ich die Frage gesehen habe ich auch gedacht, so, was zum Teufel? Ist es jetzt historisch? Ich weiß gar nicht. So historisch kam mir direkt natürlich so Karl Malone, Alter, der jetzt immer noch aussieht wie so ein Panzer mit 50 Jahren oder wie alt er ist. Und, wie so ein Panzer alleine. Ja, der ist Hammer, ey, ohne Scheiß. Also ich würde. Ich würde die Straßenseite wechseln, glaube ich, wenn ich ihm nachts begegnen würde. Also der ist echt brutal. Ben Wallace, ist. Das ist doch voll rassistisch. Nein, auf keinen Fall. Nein. Ben Wallace, auch krass. Also wirklich über der Typ. Ich glaube, der war auch mal so auf dem Muskelmagazin irgendwie abgebildet. Also von den aktuellen, ich wusste das gar nicht. Ich habe mir dann mal so Bilder angeguckt bei Google, wo die dann auch mal so ohne Trikot da stehen. Auch wieder No Homo. Ich fand Serge Ibaka krass. Also Serge Ibaka hat mich so ein bisschen beeindruckt, weil der ist echt. Ja, der ist krass. So, der hat auf jeden Fall keine körperlichen Defizite, sagen wir es mal so. Was meinst du denn? Ich gehe mit Skylar Diggins. Ey, du. Das ist unfair, komm. Nein, okay, Ja, keine Ahnung, wonach wir das jetzt bewerten sollen. Sollen wir das jetzt nach Breite oder Definition? Nein, nach KD. So, du brauchst nicht definiert sein, du brauchst auch nicht breit sein, du bist einfach KD. Meinst du? Der war gemein. Ach Quatsch. Muskulös, sagen wir mal. Keine Ahnung, LeBron ist hier. Ja. Auch nachdem er 15 Pfund abgenommen hat. Ich glaube, Kobe hat in den letzten Monaten an Muskelmasse zugelegt. Hm. Ich weiß nicht, ob das jetzt über den Urlaub gewesen ist oder ob das jetzt wirklich mit Absicht war, aber Kobe hatte eigentlich auch immer einen, ja, gut gebauten Körper. Ich muss mich bei meinen Lakers-Freunden hier wieder so ein bisschen stellen. Ja. Ja, jetzt habe ich ja den Anti-KD-Joke des Tages genannt, da bist du ja fein raus. Ja komm, ich setze aber noch dran ein drauf. Ich habe vorgestern irgendein Bild gesehen im Internet, von wegen, wenn KD die 15 Pfund abnehmen würde, wie zum Beispiel Melo oder LeBron, dann würdest du nur noch ein Skelett auf dem Feld sehen. Der ist schon gerippt, muss man sagen. Also der ist richtig hart. Ja. Und der kommt nicht von mir, wohlgemerkt. Ja, ja, also ich, keine Ahnung. Ja, Wallace hat echt ein, das ist echt auch ein Tier, ne? Ja. Wallace-Transformation. Das, ja, genau so. Und das ist jetzt so meine Kategorie war jetzt so breiter als der Türsteher, Boss-Transformation, so dieses Ganze, was uns so von diesen Deutschrap-Medien irgendwie angetragen wurde, so danach habe ich jetzt einfach mal beurteilt, weil, keine Ahnung. Also, wenn du mir jetzt... Dann gehe ich mit den Low-Carb-Jungs und nimm dann LeBron. Okay, gut. Ist auch gut. Wobei das Bild von Cole, das du mir da geschickt hast, das war auch echt, also das ist hart. Ja, übel. Körperfettanteil von 1,5% wahrscheinlich nur noch, also das ist hart. Gut auf jeden Fall, aber jetzt endlich mal wieder anderes Thema. Was denkt ihr? Ich habe sowieso keine OKC und KD-Fans mehr zu. Ja, ey, we love you, KD, auf jeden Fall. OKC mag ich jetzt nicht so so krass, aber das ist eher so ein Management-Ding, das hat jetzt auch nicht wirklich was mit der Truppe zu tun. Was denkt ihr, wie die Stats von Dwayne Wade und Chris Bosh nächste Saison sein werden? Meint ihr, Wade wird wieder fitter? Er meinte ja, dass er vorhat, auf jeden Fall mehr als 75 Spiele zu spielen und hat Gewicht verloren, um das Team wieder zu leaden. Deine Heat. Eigentlich die perfekte Frage für mich, ne? Ja. Ja, Bosh wird auflegen wie zu Toronto-Zeiten. 22-10. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, die Wade ist für mich, keine Ahnung, so eine kleine Wundertüte. Ich möchte das ja wirklich glauben, dass er wirklich an die 75 Spiele rankommt und wirklich auch wieder, ja, so ein bisschen Vintage die Wade bringt. Aber ich kann es mir vor allen Dingen nach den Finals im Moment einfach nicht vorstellen. Weil, ich meine, du hast es auch oft genug gesagt, das war wirklich, ja, eigentlich ein Schatten seiner selbst. Das war überhaupt nicht schön mit anzusehen, wenn man die Wade 2006 in den Finals gesehen hat. Oder auch 2012 und 2013. Ich denke mal, er wird auf jeden Fall seine Stats verbessern zur letzten Saison. Schon alleine dadurch, dass LeBron weg ist. Ja, ob es die 75 plus Spiele werden, weiß ich nicht. Ich würde es mir wünschen. Und was meinst du? Ja. Zu Wade äußere ich mich jetzt einfach mal gar nicht, weil ich glaube, da schließe ich mich dir einfach an. Die Stats muss ich jetzt so, weiß ich halt nicht, inwiefern die Toronto-Zahlen realistisch sind, wenn er halt da noch Luol Deng und halt die Wade stehen hast. Aber ja gut, Pi mal Daumen. Gut, du hast jetzt auch gar nicht seine Punkte hoch, glaube ich, genannt. Also du hast ja mehr so die 22 Punkte, die waren ja so fast schon durchschnittswerter von dem, was er in Toronto geschafft hat. Ja. Ja, würde ich jetzt, also ich glaube, dass Bosch durchaus das Potenzial hat, auch die Möglichkeit jetzt wieder mehr als 20 Punkte pro Spiel aufzulegen. Hat er in der ersten Saison bei den Heat hat er ja auch fast 19, glaube ich, gemacht oder so, weiß ich gar nicht. Ja, und hat halt jetzt noch einen besseren Dreier, ne? Also der Dreier fällt ja besser und von daher ist er eine ganz eine ganz andere Bedrohung, sage ich jetzt mal, noch. Und ja, ich sag jetzt mal, prognostiziertes Deadline für Bosch, bleibe ich ein bisschen drunter, gehe ich mit 20 und 8 oder so, irgendwie sowas. Und auf jeden Fall plus 20 plus 8 Rebounds, so, das klingt ein bisschen netter. Ja, bei Wade, wie du auch gesagt hast, ist eine Wundertüte. Auch er könnte wieder 20 pro Spiel auflegen, meiner Meinung nach. er ist unfassbar effektiv vor allen Dingen gewesen in der letzten Saison. Also wenn er das beibehalten kann, der große Shooter wird er. Ja, kann sein. Ich weiß es nicht. Also das ist jetzt nur ein Gefühl, ich weiß nicht, wie er in der Offseason daran gearbeitet hat. Aber ich könnte mir gut vorstellen, weil wir haben ja schon mal gesagt, ja, Spieler, die schweren Verletzungen zu kämpfen haben, die sollten sich eher auf ein, zwei Dinge beschränken. Und ich glaube, zum Korb ziehen vielleicht diese Saison, noch nächste Saison, mit Abstrichen aber in 3 Jahren. Ja. Weiß ich nicht, ob das dann noch irgendwas wird. Ja, die Frage ist nur, wird der Dreier auch irgendwas? Weil nun mal nicht jeder kann den Dreier werfen, aber eigentlich. Ja. Aber gut, wenn du wirklich so eine Starting Five hast aus Rio, aus Wade, Deng, dann McBob und Bosch. Die meisten können ja wirklich Dreier werfen. Nur hast du halt dann auf dem Flügel halt das Problem, dass Deng und Wade halt beides nicht so die geborenen Schützen sind. Aber gut. Wenn er daran arbeitet und vielleicht auch über 30% dann auflegt und ab und zu mal einen Dreier nimmt, dann soll es mir recht sein. Wäre, glaube ich, auch dann zu verkraften. Ja. Gut. Ja, wo sind wir denn dann? Wer sind für euch die Top 10 nicht-amerikanischen NBA-Spieler aller Zeiten? Von Ramazan Karagöz. Ich glaube, bei ihm war ich gestern, oder bin ich mit der Maus über seinen Namen gegangen und habe festgestellt, da wird ja mal so ein Fenster angezeigt, ne? Und dann habe ich festgestellt, dass er im Grunde bei mir um die Ecke studiert, also um die Ecke von meiner Uni. Deswegen schönen Gruß. Ja, ich weiß jetzt nicht, mit geschummelten Leuten, ich war mir da so nicht sicher, weil so ein Tim Duncan ist natürlich kein Amerikaner in dem Sinne, weil er ja auf den, ich glaube, britische Jungferninseln oder so geboren worden ist. Und so ein Patrick Ewing wird dann ja auch da rausfallen. Da war ich mir jetzt nicht wirklich sicher, aber ich lese einfach mal so meine Liste dann vor, so in der Reihenfolge. Also dann habe ich Olajuwon. Ja, Duncan, wenn man ihn dazu zählen will, aber ich glaube eher, den lasse ich jetzt mal raus, weil... Aber ich habe ihn auch. Ja, okay, dann sage ich Duncan, Dirk, Nash, ist Kanadier, Patrick Ewing, dann Jamaika, weil ja. Ihn lasse ich dann, glaube ich, raus. Oder hast du den auch? Ja, ich habe ihn in Klammern. Ja, ist so eine Sache. Okay, ich lasse ihn jetzt einfach raus, dann habe ich auch 10 hier stehen. Aber ich erwähne ihn trotzdem. Toni Kukoc, Petrovic, Pau Gasol, Manu Ginobili, Al Horford, das war jetzt so ein Herzenswunsch von mir, weil ich, haben wir uns auch eben, glaube ich, nochmal darüber unterhalten, war ja jetzt in so einem Käseblatt, das es hier käuflich zu erwerben gibt, nicht mal in den Top 10 der besten Center, glaube ich, drin. Was für mich ein absoluter Witz ist. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ja, so aus persönlicher Vorliebe habe ich jetzt noch Okur hier drin, also Mehmet Okur. Hat halt für Utah gespielt, hat für die Nets gespielt, auch wenn auch nur kurz. Also für meine beiden Lieblingsfranchises dann in der NBA. Ich fand ihn immer ganz cool und sein Trikot hängt auch noch hier bei mir und damit wir auch mal einen türkischen Vertreter haben. Ich habe dann versucht, alles so ein bisschen international zu machen. So ein Spanier, ein Afrikaner, ein Argentinier. Ja, ich glaube, dann habe ich eine nette Mischung. Wie sieht deine Liste aus? Ja, bin ich voll bei dir. Ich habe, ohne Witz, die meisten Spieler genauso wie du. Mir fehlt aber Parker so ein bisschen. Oh, jetzt hast du mich erwischt. Okay, scheiße. Das ist brutal. Tony Parker. Ich habe sogar noch an Tony Parker gedacht. Ich weiß nicht, warum ich den jetzt nicht dabei habe. Okay, Tony Parker kannst du dann auch noch. Belgien geboren, spielt für die französische Nationalmannschaft und ja. Spielt in der NBA. Ja. Ich streiche einfach Timmy und Patrick Ewing, da nehme ich Parker mit rein und dann ist auch noch Platz für Okur und dann habe ich meine Top 10. Fertig. Ja, dann sind wir uns eigentlich einig. Ja. Okay. Dann... geht es weiter, und zwar ist Spanien jetzt der Favorit auf den FIBA-WM-Titel? Jein. Ich meine, dadurch, dass sie die WM im eigenen Land haben, sind sie doch eigentlich sowieso schon mehr Favorit. Ich weiß aber auch nicht, ist das jetzt darauf bezogen, dass KD nicht mit dran teilnimmt? Ja, ich vermute, dass auf die Verletzungen halt auch anspielt von Paul George und KD und Kevin Love, wer auch immer. Ja gut, die meisten stellen ja schon vorher fest, dass sie nicht teilnehmen. Und ich glaube wirklich nicht, dass KD bei dem, vor allem bei dem starken Backcourt, den man hat, ja, sein Ausfall so einen großen Unterschied machen wird. Also ich glaube, das Finale wird schon Spanien gegen die USA lauten. Ja, da bin ich eigentlich bei dir. Nachtrag. Duncan ist US-Amerikaner und diese amerikanischen Jungferninseln, die sind irgendwie inkorportiertes Außengebiet der USA oder so ein Quatsch. Also ich denk mal sowas wie Samoa oder so auch. Also ihn lasse ich dann raus. Dafür hau ich Parker rein. Das nur nochmal als Nachtrag. Danke Wikipedia. Ja, ich bin da bei dir. Spanien, Amerika, ich glaube, ich würde dann sehr viel Geld draufsetzen auf diese Finalpaarung. Und dann ist es, glaube ich, auch so eine Sache, ne? Also ich meine, wie sind die Teams drauf? Spanien ist natürlich im Frontcourt super besetzt. Mit den Gasols und Ibaka. Keine Frage, aber ich sag mal im Frontcourt. Ja, Serge ist ja Spanier. Ja. Und dann im Frontcourt hast du dann bei den Amerikanern aber auch so einen Anthony Davis, der ein absoluter, oh, ey, also Wahnsinn. Also ich freue mich richtig auf die kommende Saison und ihn wieder in Aktion zu sehen. Ja. Und ja. Boogie, Alter. Boogie, Alter. Was willst du gegen Boogie in der Defense machen? Boogie ist einfach der Boogie-Man und der lässt nichts anbrennen. Nee, aber Spaß beiseite. Also ich glaube schon, dass es Spanien auf Augenhöhe ein Stück weit ist mit den Amerikanern, aber ich würde nicht sagen, dass einer von den beiden jetzt der ultimative Favorit auf den Titel wäre, weil das wird die Tagesform entscheiden und ich glaube auch, dass die Amerikaner das aufgrund ihrer Tiefe, die sie ein Stück weit haben, ne, könnte, ja, also ich glaube schon, dass die das für sich dann entscheiden könnten. Aber Spanien ist noch dran. Gut, dann. Ich freue mich auch wirklich auf die WM. Ja, so auf einige Spiele auf jeden Fall. Ich bin aber ehrlich gesagt auch überhaupt nicht drin, so. Also ich meine, klar, ich bin so ein NBA-Junkie und ziehe mir alles rein, was irgendwie NBA verwandt ist. Aber dann, wenn es jetzt auch an andere Teams geht und wie die aufgestellt sind, also Teams, wo auch irgendwie keiner in der NBA spielt, dann bin ich echt auch ein bisschen überfragt, wie ich die einschätzen soll. Von daher, ja, die nächste Frage ist schwierig, ja. Off topic. Wie ist eure Top 10 bei der WM? Wie ist euer Tipp? Ja, Tipp habe ich, oder haben wir ja abgegeben. Ja. Top 10. Könntest mich fragen, nenn mal 10, 10 Länder, die bei der WM vertreten sind, dann könnte ich wahrscheinlich 10 sagen. Aber ich habe mich natürlich auch mal kurz hingesetzt und mir dann mal so die Teams angeguckt. USA, Spanien, außer Konkurrenz, glaube ich. Und dann glaube ich, Argentinien. Ja, Frankreich, Argentinien, ne? Ja, Frankreich, Griechenland, Brasilien, die Serben, die Türken, Kroaten. Hellas! Ja. Ansonsten Mexiko mit Jorge Gutierrez von den Nets, aber oder die Philippinen mit Andre Blatch wäre auch super, aber sorry, also ich kann nee, also ich sag mal wirklich so Litauen vielleicht noch. USA, Spanien, Argentinien, Griechenland, Brasilien, Frankreich, Serbien, ansonsten ich, das wären jetzt so die einzigen, die mir einfallen würden, die ja auch wirklich schön Basketball dann noch zeigen. Ich glaube, der Rest, der wird dann ja Sparringspartner für die besseren, besser gesetzten Teams. Ja, unterschreibe ich. Weißt du, wer mir noch zu den nicht-amerikanischen Spielern einfällt? Hau raus. Boris Diaw. Ja, aktuell würde ich ihn auf jeden Fall mit reinnehmen, aber so all-time, ja, weiß ich nicht. Nee, war auch auf aktuell bezogen, war jetzt nicht auf irgendwie okay. Ja, er ist ja auch einer für die Franzosen dann. Ja, genau. Ja. Ich freue mich aber auch auf die Griechen jetzt mal, abgesehen davon, dass es meine letzten Männer sind. Auch auf unseren Greek Freak natürlich. Sind eigentlich beide Greek Freaks dabei? Ich glaube, nur Giannis, ich glaube, Thanasis nicht, aber ich bin mir nicht sicher. Okay. Ich auch nicht gerade, also von daher. Ich lass mich da eh überraschen, was die WM dann zu bieten hat. Wie gesagt, ich bin da überhaupt nicht drin. Das muss ich auch einfach mal zugeben. Dann geht's weiter. Mit. 13. Ja. Ach so, von Gianluca die Frage, genau. Ja, Gianluca, wie steht ihr zur Entwicklung der NBA innerhalb von Deutschland? Ja. Ja, gute Frage. Erstmal finde ich es gut, dass es immer mehr Plattformen und ja, Foren gibt und auch die Fans mehr werden. Für den Sport natürlich super. Aber ich glaube, viele sind auch eher, ja, was die deutsche Liga betrifft, eher an der deutschen Liga interessiert als an der NBA. Mhm. Weil die Spiele laufen, ich weiß nicht, ob sie jetzt noch, also letzte Saison sind sie im Free TV gelaufen. Ich weiß nicht, ob das in dieser Saison auch noch so ist. Es gibt ja irgendwie diesen Telekom-Deal, da, aber wie gesagt, BBL und so brauchst du mich gar nicht fragen. Also ich krieg da immer nur am Rande was mit. Ja. Ja, auf jeden Fall, ja. Ich glaube schon, dass die NBA eine Entwicklung nimmt in Deutschland. Dass es mehr wird, dass sich mehr Leute dafür interessieren. Aber ich glaube auch durch den Einstieg der Bayern in die Basketballgesellschaft versucht man hier in Deutschland das Augenmerk dann doch eher auf die BBL zu lenken. Hm. Natürlich mehr Einnahmen überhaupt ist irgendwo auch verständlich, aber ich weiß auch nicht, wie ich das richtig beschreiben soll. Das fällt mir gerade relativ schwer. Ich weiß nicht, was kannst du denn dazu sagen? Tja. Kann ich dazu sagen. Ich weiß, also hier habe ich auch wieder das Problem, dass ich nicht so ganz weiß, wie die Frage gemeint ist. Von daher würde ich jetzt einfach mal so diesen groben Überblick. Also ich sag mal so, wenn ein NBA-Team hier hinkommt, ist die Halle voll. So, bei Alba rappelvoll. Und 170.000 Likes, glaube ich, hat die NBA Deutschland-Seite. Ich kenne die Quoten von Livestreams jetzt zum Beispiel nicht, aber ich glaube halt, dass Spox, so sehr man dann auch manchmal auch was findet, was man kritisieren möchte. Das habe ich auch schon mal gesagt, dass Spox ein super Partner für die NBA ist, einfach weil die auf NBA.de Content liefern. Das war ja früher wirklich alle zwei Wochen oder so mal der Fall, dass da was Neues hochgekommen ist. Und ja, man muss halt jetzt wirklich versuchen, auch so Fans, die vielleicht Basketball jetzt auch so ein bisschen von der BBL jetzt nur kennen oder Leute, die irgendwie 2K auf der Playsee zocken, jetzt aber auch mal richtigen Basketball sehen wollen, Leute, die den Basketball aus den Augen verloren haben, die muss man halt auch irgendwie dann ins Boot holen, ne? Und da ist natürlich so eine Seite wie Spox ist natürlich der erste Anlaufpunkt, das ist ja klar, weil da können wir oder wen gibt's noch? Court Review und der NBA-Chef und die Go-To-Guys und wie sie nicht alle heißen, wir sind ja dann eher so Sachen, wo die Leute vielleicht eventuell mal darauf aufmerksam werden, aber ja, erste Anlaufstelle ist natürlich Spox. Und die machen da, glaube ich, auch eine ganz gute Arbeit von Verständlichkeit und so Sachen. Ich glaube, dass die eine Menge für den Basketball halt tun. Das muss ich schon sagen. Aber nichtsdestotrotz, es wäre einfach noch viel mehr drin. Und ich glaube, dass hier echt eine Menge Potenzial ist. Ja. Aber das wird einfach nicht... Ja. Wenn ich mir echt bedenke, wir sind, ich weiß nicht, 82 Millionen Einwohner, 83 Millionen, ich weiß nicht, die genauen Zahlen kenne ich nicht. In Amerika wohnen 300 Millionen. In Amerika gibt's aber Märkte für Eishockey fett, Baseball fett, Football mega fett und Basketball fett. Und Fußball keimt da jetzt auch noch so ein bisschen auf, so als Randsportart irgendwie. Und wir kriegen es ja nicht mal hin, irgendwie Handball als zweite Sportart neben Fußball zu etablieren. So, das ist das halt das, was mich voll ärgert. Weil ich glaube, es gibt so viele Leute, die auch sowohl an, also guck dir Twitter an, so wenn wir irgendwie den Leuten, denen wir da folgen, 70% oder so sind neben Basketball-Junkies auch noch Fußballfans so. Und das geht ja irgendwie. Also man kann sich ja irgendwie für zwei Sachen begeistern, aber irgendwie kriegt man die Leute, die da eventuell interessiert dran wären, kriegt man noch nicht so richtig ins Boot geholt. Und das ist halt schade irgendwie. Aber kann ja noch kommen. Das Problem ist aber, glaube ich, auch, dass reine Fußballfans eher negativ sich über die ja Basketballfans äußern. Jetzt Beispiel Spox, ich bin da auch ab und zu mal unterwegs, lese mir die Kommentare durch, wenn dann zum Beispiel unter einem Fußballartikel jemand mit einem NBA-Profilbild kommentiert, mhm, und dem die Meinung nicht passt, wird dann halt gesagt, ja, geh du mal lieber wieder zu deinem Waschweibersport und all sowas halt kommt dann. So nach dem Motto, ich habe nie ein Spiel gesehen, aber irgendwann mal gehört, ja, kein Körperkontakt und so, ne? Mhm. Weißt du? Dieses, ja, ja, eines der größten Vorurteile, und da denke ich mir immer so, ey, Alter, noch nie ein Spiel gesehen, ne? Aber wieder den Mund so weit aufreißen, das ärgert mich. Ja, klar. Das wird auch irgendwie nicht, da muss ich auch jetzt mal, wenn wir bei Spox bleiben, die Redakteure und Admins und überhaupt, und auch die Moderatoren unter den gewissen Beiträgen irgendwie in die Pflicht nehmen, dass man da diesen Leuten auch mal, ja, aufzeigt, dass es nicht so geht und dass man nicht über eine Sportart, die man versucht, jetzt neben dem Fußball, oder was heißt neben dem Fußball, halt noch eine weitere Sportart neben dem Fußball zu etablieren in Deutschland, dass man da auch ein bisschen mehr, ja, Respekt entgegenzeigen soll. Weil, was die Jungs leisten, ich weiß nicht, keine Ahnung, das wird hier in Deutschland, glaube ich, nicht wirklich gewürdigt von Nicht-NBA-Fans oder Basketball-Fans allgemein. Ja. Aber was ich jetzt nochmal so sagen will, das sage ich jetzt einfach mal, auch wenn ich es vielleicht im Nachhinein bereuen werde, keine Ahnung. Das Problem ist ja, ich habe ja schon gesagt, hier ist viel mehr drin eigentlich noch, ne? Und ja, alleine wir, ich meine, wir sind, weiß ich nicht, die viertgrößte, glaube ich, Facebook-Seite oder so für Fansachen, sage ich jetzt mal, auch in deutscher Sprache. Ich kenne zumindest nur drei andere, die größer sind. Und wie viele Leute zu uns schon gekommen sind mit diesen jämmerlichen, sage ich jetzt mal, 1190 Likes und gesagt haben, ey, ich habe gerade irgendwie auch Basketball für mich entdeckt oder ich finde das irgendwie cool und ich bin also über so einen Livestream bei Spox gestolpert und interessiere mich dafür und ich finde das voll gut, was ihr da macht und so, ne? Und das kam ja wirklich also dutzendfach schon vor über die 2 Jahre, wo wir das jetzt vernünftig betreiben. Und wo ich mir dann denke, ey, krass, was du mit so einer kleinen Reichweite schon bewirken kannst, dass du wirklich, und auch wenn es nur irgendwie 10 Leute sind, dass du dann 10 Leute wirklich auch dafür begeistern kannst und denen auch wirklich täglich oder wöchentlich oder so einen gewissen Input gibst, also ich meine, die müssen natürlich wollen, das ist mal eine Grundvoraussetzung, aber dass man denen halt die Möglichkeit gibt. Und dann finde ich, wenn ich so Sachen jetzt zum Beispiel, ich verfolge das ja auch jetzt auch so ein, ich sehe mich ja als Teil von dieser Gemeinschaft, sage ich jetzt mal, und wenn ich dann auch jetzt so Sachen sehe, dass man dass teilweise Leute spenden, um irgendetwas zu lesen, also wirklich Junkies, nee, nicht Junkies, aber so wirklich NBA-Hardcore-Fans, sage ich jetzt mal so, also NBA-Junkies, ohne dass da jetzt Drogen oder so mit im Spiel sind, die wirklich spenden und was auf die Beine stellen, die $4,000 oder so ist es ja gerade irgendwie pro Monat wirklich an eine Person geben, die dann da eine Seite versucht aufzuziehen, die ja dem amerikanischen Vorbild von Grantland, das ja die meisten kennen, folgen soll, dann ärgert mich das voll, dass halt so eine Seite mit den finanziellen Möglichkeiten passwortgeschützt ist und dass man die irgendwie nicht lesen kann. Dass man wirklich sagen muss, ey, du musst aber 1 Euro bezahlen, um die Artikel lesen zu können. So, weißt du? Das sind so Sachen, wo ich mir denke, das ist eigentlich kontraproduktiv. So. Und wenn ich dann sehe, dass da wirklich so viel auch spendenbereite Leute sind, Leute, die Sachen wirklich voranbringen wollen, ja, dann glaube ich, da ist einfach noch viel, viel mehr drin. Und ich wäre total offen für irgendwelche Kooperationen, aber ich weiß es nicht. Also ich dem stehe ich jetzt mittlerweile auch so ein bisschen komisch gegenüber, weil im Grunde ist jeden Typ, der über deine Seite stolpert und irgendwie, wenn dann ein guter Bericht ist, sich den durchliest und du wirklich dann auch was für das Verständnis des Sports, der Liga, das ist ja echt komplex, wenn du dafür was tun kannst, dann soll das doch bitte auch verfügbar für den sein. Also das ist so eine Sache. Also ich sehe, wie gesagt, das Potenzial sehe ich hier voll und ich glaube einfach nicht, dass weil jeder irgendwie so sein eigenes Süppchen kocht und sich irgendwie ja auch selbst so der Nächste ist. Ich sehe das einfach nicht vernünftig ausgeschöpft. So, das ist halt das, was mich so ein bisschen bedröppelt und mir ein bisschen sauer aufstößt halt. Keine Ahnung. Das ist, ja. Wollte ich mal so gesagt haben. Weil, ey, ist im Grunde, wir lieben doch alle die NBA und von daher so gemeinsam kann man ja immer eigentlich mehr erreichen. Und wenn man dann, ja, wie gesagt, also wir werden wahrscheinlich nicht so viel dafür tun können, aber ich glaube, jeden, den wir dann ins Boot holen, der ist auf jeden Fall super. Ich freue mich da auch immer, wenn ich sowas zu lesen bekomme. Ja, ist Balsam für die Seele. Gut, dann nach diesem etwas längeren Rant war es schon fast die letzte Frage, würde ich sagen, und dann schließen wir das Kapitel für heute. Ja, wir gehen nochmal in den Osten. Da die Celtics Rondo loswerden wollen, welches Team könntet ihr euch vorstellen für Rondo? Sind die Lakers ein Kandidat? Oh, diese Lakers immer. Ja, klar, bist du Kandidat. Wenn du in einem großen Markt spielst, wenn du Capspace hast, bist du ein Kandidat, auf einen Free Agent zu holen. Klar, aber wie gesagt, ich sehe Rondo in New York. Ich glaube, dass er auch sich positiv in der Vergangenheit schon mal dazu geäußert hat. Ich glaube, da gibt's auch irgendeine Connection zu Mello, irgendwie im gleichen Highschool oder so. Ich weiß nicht, ob die beide auf dieser Oak Hill Academy oder so waren. Also, wie gesagt, für mich sind, wenn's nicht letztendlich bei den Celtics sogar bleibt, das ist ja auch nicht ausgeschlossen, ich kann mich da auch nicht wirklich in Danny Ainge reinversetzen, dann sehe ich eigentlich nur New York als so wirklich realistischen oder, ja, als Landing-Spot, den ich aussprechen wollen würde. Auf was anderes würde ich nicht spekulieren. Was meinst du denn? Ja, ich bin da ganz bei dir. Ja, das Szenario, was wir vorhin bei den Knicks angeschnitten hatten, von dir, finde ich stark, wenn man das wirklich realisieren kann. Ja, ob er jetzt wirklich getradet wird, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, wer jetzt wirklich Bedarf an ihm hat. Mhm. Das ist das Problem. Ja. Der Markt ist gar nicht so groß, wie man vielleicht denken mag. Also zumindest macht es so den Eindruck. Ja, weil ich glaube, die Polka-Position ist im Moment die bestbesetzte in der NBA. Ja. Und ja, jedes Team hat irgendwie einen fähigen Point Guard in der Mannschaft. Und ja, das wird schwer, ihn, glaube ich, per Trade irgendwo unterzubringen. Ja, also klar, sind so Franchises wie die Kings. Ne, die sind ja alles. Ne, also die können, das wäre auch ausnahmsweise mal eine smarte Sache. Ja, die sind ja völlig schmerzfrei. Ja, aber echt, also ich glaube, das Einzige, was jetzt noch für die Lakers sprechen würde, ist, ich mache mir jetzt mal keine Freunde. Für mich ist Rondo kein Max-Player. Sage ich jetzt so, und ich weiß, dass mir da viele widersprechen. Für mich ist Rondo einfach nur so ein Typ, der Superstar ergänzt. Also er ersetzt den Superstar in Szene, er macht auch sein Ding, er verteidigt gut und alles keine Frage. Aber er ist, wenn ich die Definition von Max-Player wirklich als Franchise-Player, als zentralen Baustein, ist es Rondo für mich eigentlich nicht, weil er ist irgendwie nur so, nicht so gut wie seine Mitspieler, aber er braucht gute Mitspieler, um letztendlich sein Team Erfolg zu verschaffen. Und deswegen ist er für mich eher so ein Kandidat. Der perfekte Coaster. Genau, ein Coaster, perfekt. Also ist der Robin eines Batmans. So. Und das kann sein, dass die Lakers sagen, der ist aber für uns ein Max-Player. Phil Jackson hingeht und sagt, und die Meinung wie ich vertritt, dann sagt er, okay, wir lassen die Finger davon. Und dann kann er natürlich sein, also wenn ihn ein Team überbezahlen möchte, will, tut, was auch immer, dann kann er natürlich noch irgendwo abwandern, je nachdem, worauf sie dann kommt. Geld oder Erfolg, das ist ja immer die ewige Leier, ne, die wir hier spielen. Ja, ja, gut. Dann sind wir durch. Mal wieder. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall mehr als beim letzten Mal. Beim letzten Mal war es ja irgendwie mitten im Sommerloch und auch kaum irgendwie, ja, Fragen reingekommen. Das wird jetzt wieder besser und wir haben wieder die Stunde gut gefüllt. Wir sind wieder ein bisschen drüber. Ziel erreicht. Genau. Auf jeden Fall, was ich jetzt noch sagen will, also Admins haben wir gefunden. Ich glaube auch, dass wir da ein ziemlich gutes cooles Team jetzt beisammen haben, alles ziemlich korrekte und kompetente Jungs. Wir arbeiten jetzt noch Konzepte für die neue Saison aus. Unter anderem dann auch ein Podcast, aber das ist noch wirklich in der ganz frühen Anfangsphase. Also da auf jeden Fall, wie sagt man immer so, neu Deutsch, neu Englisch, stay tuned. Ja, und ansonsten Be afraid. Genau, be afraid oder so. Auf jeden Fall die Point Guard Brackets mitvoten, auf die Season Previews freuen, die ab September kommen und morgen Trade-Analyse. Ja, gibst du noch irgendwas, das du den Leuten sagen willst? Ich glaube, wir haben die letzten Wochen nicht mehr wirklich auf unsere kleine Werbeaktion hingewiesen. Mhm. Deswegen möchte ich nochmal sagen, wenn ihr auf unseren Blog geht, einfach mal den Adblocker ausschalten. Falls da eine Werbung ist, die euch interessiert, einfach draufklicken, damit wir wirklich von Google ein bisschen was kriegen, um euch dann aus den USA was zur Verlosung mitbringen zu können. Wir haben euch viel zu danken und möchten das auch irgendwie dann mal uns erkenntlich zeigen, und das wäre dann ein schöner Weg, das zu machen. Ja. Und vielleicht könnten wir das sogar, wenn du jetzt bald in die USA fliegst, schon realisieren. Falls nicht, dann verschieben wir es auf nächstes Jahr, aber wir wollen wirklich mal so eine Aktion für euch sozusagen haben. Ja, das wäre auf jeden Fall cool, weil es ist ja, muss man ja sagen, also es ist ja ein reines Verlustgeschäft eigentlich, aber es ist halt ein Hobby und Hobbys kosten, von daher habe ich da gar nicht die Ambition, irgendwas zu daran zu verdienen. Aber wie gesagt, so wenn irgendwie was dabei rumkommt und dass dann dieser Minimalauszahlbetrag da von Google ist, ja, mein Gott, also ich denke mal, ich bin in Florida halt und das ist das Land der Outlet Malls und so, und wenn ich da irgendwie LeBron-Trikots, wie ich schon im Internet gelesen habe, für $20 oder so sehe, dann bringe ich natürlich 2 Stück mit und dann werden die verlost oder dann gebe ich dir noch eins und noch eine Cap oder so. Also es ist ja, letztendlich bleibt es ja irgendwie dann der Kreislauf erhalten. Aber gut, dass du da nochmal darauf hingewiesen hast. Dann würde ich sagen, verabschiede ich mich von dir und danke dir für das Gespräch. Mach's gut. Immer wieder gern. Ciao. Hau rein.